Dialog 2. Guten Tag, ich brauche eine Fahrkarte nach Kiel. Einfach oder hin und zurück? Einfach bitte. Und ich möchte mit dem Schlafwagen fahren. Wann möchten Sie fahren? Nächste Woche Freitag. Mit dem Zug um 22.30 Uhr. Ja, da ist noch ein Schlafwagenplatz frei. In einem Zweierabteil. Haben Sie eine Bahncard? Ja, ich habe eine Bahncard 25. Geben Sie mir bitte die Nummer. Das ist die 4044 5322 0129. Gut. Also, Sie können mit dem Schlafwagen bis Hannover fahren. Dort kommen Sie um 6.15 Uhr an. Dann müssen Sie umsteigen in den Zug nach Kiel. Wann fährt er ab? Sie haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Der Zug geht um 6.48 Uhr. Kann ich für diesen Zug auch einen Sitzplatz reservieren? Natürlich. Möchten Sie einen Platz in einer Vierergruppe mit Tisch? Gerne. Und einen Fensterplatz bitte. Gut. Ihr Zug geht in München von Gleis 22 und in Hannover kommen Sie auf Gleis 8 an. Der Zug nach Kiel geht vom selben Bahnsteig auf Gleis 7. Gut, vielen Dank. Was kostet die Karte? Das macht 158,20 €. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar bitte.